меня слышишь slow motion. Damit die Zeit uns nicht zerreißt. Your love is deeper than the ocean. Ich glaub, ich weiß jetzt, was das heißt. Und ich bin dafür bereit. Hast du jemals schon mal jemand so geliebt? Alles dreht sich, du, und ich weiß, wie dir geschieht. Auch wenn du dachtest, dass es sowas gar nicht gibt. Hast du jemals schon mal jemand so geliebt? Dass es sowas gar nicht gibt. Hast du jemals schon mal jemand so gesehen?